12 Jahre ist der Fall. Und mit der Fahrt ist Kavasch der Leute. Grüß doch mal auf andere, sie lebt mir schnell, ist klar. Ein Pass und klar, ich muss nicht anstarren. Yeah. Nästa nöjden i jutra nöjden Allmaga Kärn och mörker Äste vado Äste väl och jag säger Kärn och mörker Äste vado Äla Och jag då är dig Ooh, la, la, la, la, la, la.